das alte Ale schien mir in der Tat unschuldig zu sein, und ich sagte ihm das. Er schüttelte sich vor Lachen, nahm eine große Prise Tabak und meinte, dass er den Fall noch einmal im Kopfe durchgehen wolle, um sich zu versichern, dass er sich nirgends verrechnet hätte. Als wir die Poststation erreichten, war er mit dieser Aufgabe glücklich und zu seiner eigenen Zufriedenheit fertig, und ich fand ihn nun bereit, das dortige Ale mit dem Ale von Darrock Hall zu vergleichen. Wir ließen hier unseren Wagen zurück, der am anderen Morgen durch einen Hausknecht nach Hause gebracht werden sollte, bestellten eine Postchaise und versorgten uns mit Brot, einer vorzüglichen Salamiwurst und zwei Flaschen Sherry, Vorräte, die in den Kasten und Taschen des Wagens untergebracht wurden. Dann nahmen wir unsere Plätze ein und begaben uns auf die Reise, deren Ziel vorläufig noch ein unbekanntes war. »Noch ein guter Rat, William«, sagte Herr Dark, nachdem er sich gemächlich in der Wagenecke zurechtgerückt. »Schlafen Sie, wenn Sie können, denn ehe wir nicht Glasgow erreicht haben, ist an keine Nachtruhe zu denken.